Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ich begrüße euch hier im Morgenmagazin der Freien Radios. Einen schönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 18. November. Es ist langsam wirklich kalt, habe ich festgestellt auf dem Weg hierher heute Morgen mit der Straßenbahn. In der Straßenbahn ging es, aber auf dem Weg zur Straßenbahn und hier zum Sender, da hat es mich schon ordentlich im Gesicht gefroren zum Beispiel. Ich war ja gut eingepackt, aber ich finde, man merkt es dann gleich an den Bäckchen, dass die Luft einfach immer kälter wird. Und ich habe es auch gesehen auf den Autos zum Beispiel, dass da ein bisschen Frost sogar zu sehen war. Ich erinnere mich, dass, glaube ich, Rudi Guricht in seinem aktuellen Vogel der Woche noch davon gesprochen hat, ob es denn überhaupt richtig kalt wohl wird diesen Winter. Und da habe ich gedacht, be careful what you wish for, vielleicht. Wobei das andererseits umweltmäßig sicherlich seine Vorteile hat, wenn es mal richtig gefriert und schön ordentlichen Frost gibt. Aber ja, da kam dann doch vielleicht schneller als gedacht. Jedenfalls begrüße ich nicht nur die Leute, die hier mit mir gerade in Halle an der Saale sind, sondern auch in anderen Städtchen, Örtchen. Ich nenne sie mal, wo wir hier zu hören sind, wo ich hier zu hören bin, zum Beispiel in Berlin-Brandenburg bei den Freien Radios auf DAB Plus und auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, überhaupt in Sachsen, online beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus sowie auch im Livestream. Ich habe ein bisschen Musik für den Morgen, für den Anfang mitgebracht und die kommt von dem spanischen DJ und Musikproduzenten John Talabo und das Lied heißt Last Land. Last Land von John Talabo. Ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Vorblick auf das, was hier in den kommenden zumindest 2 Stunden dieses Morgenmagazins passieren wird, falls ihr vielleicht vorhabt, so lange an den Hörgeräten zu bleiben, an den Radiogeräten. Und zwar steigen wir gleich ein, nicht sofort, aber demnächst mit einem gebauten Beitrag über ein Happening, was jetzt Ende November stattfinden wird, nämlich am 29.11. Da wird aufgerufen, nach Gießen zu fahren, um die Proteste zu unterstützen, um zu protestieren gegen den Gründungsparteitag der AfD-Jugend. Eine neue Jugendorganisation der AfD soll es geben, beziehungsweise soll es besser nicht geben, wenn es nach einigen Stimmen geht, die hier so einen Beitrag vorproduziert haben, um darauf hinzuweisen, dass man eben anreisen kann nach Gießen, um seine Meinung dazu kundzutun. Dann wird es außerdem in dieser ersten Stunde im Morgenmagazin um Altersarmut gehen. Nicht nur um Altersarmut, sondern auch um das Alter generell, denn was ja für viele Menschen mit dem Alter einhergeht, wenn man zum Beispiel nicht mehr regelmäßig zur Arbeit geht, dass man überhaupt soziale Kontakte einbüßt und was dagegen zu machen ist, was dagegen hilft, das haben wir in einem kleinen Interview zusammengetragen. Dann bricht die 2. Stunde um 8 Uhr dieses Morgenmagazins an und in dieser Stunde wollen wir uns einerseits einigen Veranstaltungshinweisen widmen und dann soll es um die neue Wehrpflicht bzw. das neue Wehrdienstgesetz gehen, was vor wenigen Tagen beschlossen und verkündet wurde und schon ziemlich bald, nämlich im Januar 2026, in Kraft treten soll. Daran gibt es berechtigte Kritik und sprechen möchte ich da mit jemandem von der Deutschen Friedensgesellschaft, nämlich mit Ralf Buchterkirchen, der ja nicht nur sich auskennt mit dem Thema, sich viel damit beschäftigt, sondern auch gerade viel unterwegs ist, um mit Menschen in Person sozusagen über dieses Thema zu sprechen, vor allem eben mit den jungen Leuten, die es betrifft. Vor allem hier in Sachsen-Anhalt ist er da unterwegs. Und im Anschluss daran blicken wir noch einmal zurück auf ein Happening der Vergangenheit, nämlich gab es 1983, also vor 42 Jahren, genau zu diesem Thema des Friedens bzw. der Aufrüstung und Kritik daran Demos, die stattgefunden haben in Leipzig, und zwar Demos bzw. Mahnwachen, könnte man vielleicht eher sagen, die ganz friedlich stattgefunden haben. Als Kerzendemos sind die dann bezeichnet worden und von mehreren Personen in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen erforscht und recherchiert worden. Und dazu wurde schon vor 2 Jahren ein Interview gegeben und das wollen wir in Erinnerung an diese Kerzendemos dann noch einmal hören. Und was ich noch verraten kann, ist, dass, weil eben Dienstag ist, Dienstag für uns immer bedeutet hier im Morgenmagazin um 9 Uhr, dass die Menschen vom Jugendradio was vorbereitet haben und uns einen kleinen Einblick geben über eine neue Eishalle, wo zum Beispiel Eishockey gespielt werden kann, hier in Halle an der Saale. Aber erstmal geht's noch mit ein bisschen Musik weiter. Noch ist es ja früh am Morgen und ich habe ja eben vorhin schon von dem frostigen Wetter gesprochen. Mir ist eingefallen, ich kann ja noch verkünden, dass man sich ein bisschen hüten soll. Jetzt wird es zwar in den nächsten Stunden etwas wärmer werden und für Frost gibt es jetzt für den Vormittag keine Vorhersagen mehr, aber wenn es jetzt hier und da eben ein bisschen nass war und jetzt gefroren hat, gebt Acht auf eure Füße, dass ihr nicht ausrutscht. Es ist Glättegefahr. Und zum Thema Frost habe ich passenderweise einen Song mitgebracht von der Band The Go Find. Und der Song heißt nämlich Pink Frost und das ist eine Coverversion von einer Band, die eigentlich aus Neuseeland kommt und The Chills heißt. Ich weiß gar nicht, ob es in Neuseeland eigentlich jemals friert. Wie auch immer, die haben trotzdem diesen Song gemacht, Pink Frost, und die Coverversion von The Go Find, die hören wir jetzt. 21. November will die AfD ihre neue Jugendorganisation Generation Deutschland im hessischen Gießen gründen. Doch dagegen regt sich Kritik und Widerstand, unter anderem von dem Bündnis Widersetzen. Zusammengefasst und einen Teaser dazu erstellt hat das Ganze die Sendung Radio Tippi von Radio T in Chemnitz. Um zu verhindern, dass die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, verboten werden könnte, hatte die AfD ihre Jugendorganisation vorbeugend aufgelöst. In Gießen soll Ende November eine neue Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland gegründet werden. Die junge Alternative JA, die aufgelöste Jugendorganisation der AfD, galt als noch radikaler als die Partei selbst. Sie wurde vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller nannte die JA die Straßentruppe der AfD. Experten wie die Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze oder Jan Riebe von der Amadeo-Antonio-Stiftung sprechen von einem zentralen Extremismustreiber und Radikalisierungsmotor der Partei. Damit viele Menschen an den Protesten gegen den Gründungsparteitag der AfD-Jugend in Gießen teilnehmen, haben sich ein YouTuber, also ein linker Social-Media-Influencer und ein Radioaktivist vom Freien Radio aus Chemnitz zusammengetan und in Berlin einen Mobi-Clip für die sozialen Medien produziert. Dieses Media-Crossover zeigt sehr schön, wie unterschiedlich diese Medien sind. Im Radio gibt es weder Bilder noch Filme und bei YouTube ist die gesprochene Sprache nur einer von mehreren Kommunikationskanälen. Wir haben den Ton aus dem Video der Media Crossover Produktion in einen Audioclip konvertiert und im Folgenden hört ihr diesen Ton, ohne die Bilder aus dem Videoclip sehen zu können. Hey, wir fahren nach Gießen. Kommst du mit? Aber wieso? Berlin ist doch so schön. Da soll am 29. November die faschistische AfD-Jugend neu gegründet werden, so SA-Style. Boah, das ist mir zu extrem. Ich bin eher so der Spießer-Bürgi. Ja, stimmt. Heute ist die Antifa anders. Bunt, vielfältig, lustig. Ja genau, wie Team Scheiße sagt, bist du Antifa, bist du? Fa. Und das bedeutet ein Faschist. Im Klartext, jeder, der sich nicht als Faschist definiert, das heißt jemand, der will, dass Schwächere leiden, Demokratie abgeschafft wird und sowieso niemand Recht hat, außer die stärksten Arschlöcher, sollte bei der Antifa sein. Aber in den 80ern durfte man keine Gesichter zeigen. Heute ist das alles friedlicher, aber nicht weniger widerständig. Und außerdem, jeder von euch hat doch noch 2 Tonnen FFP2-Masken zu Hause, ein lustiges Dino-Kostüm und so eine Brille gibt's für 1 Euro beim Trash-Discounter eures Vertrauens. Und es ist natürlich auch wichtig, dass unabhängige Medien wie das Freie Radio nach Gießen kommen. Und natürlich auch Streamer, denn die Faschos streamen immer alles. Außerdem gibt es vielfältige Proteste, von Demos über Theater bis zu Blockaden. Also kommt alle am 29. und 30. nach Gießen, da stellen wir uns den Faschos entgegen. Weil auch junge Nazis keine Alternative sind. Ohne die Bilder aus dem Videoclip klingt der Dialog der beiden Aktivisten teilweise kryptisch. Es ist aus dem gesprochenen Text nicht immer nachvollziehbar, worüber eigentlich gerade gesprochen wird. Trotzdem kommt die wesentliche Message des Videoclips auch per Audio noch sehr gut rüber. Leute, fahrt nach Gießen und stoppt diesen rechtsextremen Aufmarsch. Andererseits ist es schon super, auch die Bilder aus dem Clip zu sehen und dann erzählen Text und Bilder zusammen eine Geschichte, womit in sehr kurzer Zeit sehr viel gesagt, mitgeteilt, übermittelt werden kann. Gerne dürft ihr euch den Videoclip im Internet bei YouTube auf dem Kanal von Unignorierbar selbst anschauen. Wenn ihr den Videoclip dann auch noch weiterleitet, habt ihr selbst dazu beigetragen, dass sich am 29. November mehr Menschen in Gießen gegen die AfD-Jugend versammeln. Was soll am 29.11. in Gießen passieren? Neben verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen in der Stadt seien Blockaden der Zufahrtswege zur Veranstaltung der JA geplant, sagte eine Sprecherin des Bündnisses Widersetzen. Warum ist es wichtig, dass die Gründung der AfD-Jugend verhindert wird? Die AfD ist der parlamentarische Arm einer rechten Straßenbewegung. Sie kommandiert bisher aber noch keine faschistischen Kampftruppen à la SA und SS. Das soll sich mit der Gründung der neuen Parteijugend ändern. Es ist davon auszugehen, dass die neue Jugendorganisation Generation Deutschland die Straßenarbeit für die AfD übernehmen und rechtsextreme Kampfgruppen in ihren Reihen fördern und organisieren wird. Auch die Vernetzung mit Nazi-Hooligans, Erznazis, identitären und völkischen Gruppen wird eine der Hauptaufgaben der neuen AfD-Jugend sein. Wieso ist es wichtig, dass da alle Generationen hingehen? Gerade die jungen Nazis fallen immer wieder durch offene Gewalt und Hetze auf. Die Opfer kommen aus allen Altersgruppen und nicht nur junge Menschen sind von den rassistischen und sexistischen Angriffen der AfD-Jugend betroffen. Wieso ist es wichtig, dass Menschen von überall aus Deutschland nach Gießen kommen? Es handelt sich um den Gründungsparteitag der bundesweiten AfD-Jugend. Die Hessenhalle in Gießen ist nur der Veranstaltungsort. Deshalb sollten Menschen aus allen Regionen Deutschlands nach Gießen kommen und deutlich zeigen, dass dieser Gründungsparteitag ein überregionales Problem ist. Falls ihr selbst nicht nach Gießen fahren könnt, hat Liam von der Antifa West ein paar Tipps für euch, wie ihr trotzdem mithelfen könnt, dass die Proteste gegen den Gründungsparteitag in Gießen erfolgreich sind. Auch wenn ihr selbst nicht nach Gießen fahren könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Proteste in Gießen unterstützen könnt. Den Media-Crossover-Videoclip verbreiten. Den Clip findet ihr auf YouTube bei Unignorierbar. Den Link gibt es auch auf freie-radios.net bei Radio Tippi. Ihr könnt gerne Freunde ansprechen und auf die Reisegruppen nach Gießen hinweisen. Bestenfalls könnt ihr jemand aus eurem Umfeld mobilisieren, sich den Nazis in Gießen in den Weg zu stellen. Ihr könnt kurzfristig Plakate, Flyer und Sticker bestellen oder bei eurer lokalen VVN, AGR oder Widersetzen-Gruppe abholen und überall aufhängen. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr auch noch kurzfristig eine lokale Infoveranstaltung organisieren. Alles, was ihr dazu wissen solltet, findet ihr auf der Webseite von Widersetzen. Am 29. November könnt ihr mit den Freien Radios live in Gießen dabei sein. Überall im Internet oder in verschiedenen Freien Radios sogar auf UKW und DAB+. Gerne dürft ihr auch Spenden sammeln, zum Beispiel eine Spendendose in eurer Lieblingskneipe aufstellen. Es werden eine Menge Unkosten von verschiedensten Gruppen zusammenkommen und falls was übrig bleibt, kann das gleich für Erfurt 2026 verwendet werden. Jetzt schon den 4. Juli 2026 Erfurt in euren Kalender eintragen. Dort findet der nächste AfD-Bundesparteitag statt. Da will sich natürlich die gesamte Antifa aus Ost und West treffen. Und da solltet ihr mit euren Freundinnen dann auch dabei sein. Welche Bedeutung haben die jungen Alternativen für die AfD? Die AfD-Jugend erprobte zum Beispiel die Vernetzung mit rechtsextremen Organisationen. Wenn etwas gut funktioniert, wird es von der Mutterpartei übernommen. Die junge Alternative sei also enorm wichtig für die Partei, um Konzepte bei der Radikalisierung zu erproben, so Jan Riebe. Außerdem war die junge Alternative auf Social Media wie TikTok sehr präsent und sehr wichtig für die Nachwuchsförderung der AfD. Viele JA-Mitglieder sind auch AfD-Parteimitglieder. Die Jugendorganisation trat von Anfang an radikaler auf als die Partei, so Anna-Sophie Heinze. Die Politologin von der Universität Trier hat dazu eine Studie vorgelegt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die junge Alternative 2019 zunächst als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Im Jahr 2023 erfolgte dann die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Das Kölner Verwaltungsgericht bestätigte dies in einem Eilverfahren Anfang Februar 2024. In der Begründung hieß es unter anderem, dass die junge Alternative an einem völkisch abstammungsmäßigen Volksbegriff festhalte und ausländerfeindlich agitiere. Außerdem haben sich auch Mitglieder der JA an Nazi-Überfällen auf CSDs in verschiedenen Orten offen beteiligt. Wir haben einen Beitrag gehört von der Sendung Radio Tippi von Radio T aus Chemnitz zu den geplanten Gegenprotesten zur Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation Junge Alternative bzw. Generation Deutschland, zu dem unter anderem das Bündnis Widersetzen aufruft. Wer am 29. November an den Gegenprotesten in Gießen teilnehmen will, findet Tickets zur Busanreise aus knapp 50 Städten von auf der Seite widersetzen.com. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mir ist das gerade ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, als ich hier diese KI-Stimme im Beitrag gehört habe. Irgendwie klingt es doch, finde ich, wenn man genau hinhört, so ein bisschen roboterhaft. Und was mich dann besonders beunruhigt, ist, was so getan wird, damit man diese menschliche Stimme irgendwie imitieren kann, auch als KI. Nämlich, wenn man zum Beispiel zwischen den Wörtern, so wie ich das jetzt auch gerade gemacht habe, das Atmen einbaut, so als würde es sich wirklich um einen menschlichen Körper handeln, der dahinter dieser Stimme steckt. Ich bin da nicht so großer Fan von, das zu verwenden, aber vielleicht hat es der ein oder anderen Person ein bisschen Arbeit erspart. Wie auch immer, wir machen weiter mit ein bisschen Musik und die kommt von Sarus und der Song, den wir hören, der heißt Orange Book. Oh, Orange Book von The Ruse. Mit der Band The Ruse eng verbandelt ist die Band The No Twist, zum Beispiel durch personelle Überschneidungen. The No Twist bringe ich hier ja ganz gerne mit ins Morgenmagazin. Hoffentlich geht es noch niemandem auf den Keks. Ich bin eben so großer Fan. Letzte Woche war ich auch auf dem Konzert in Berlin, als sie als Pocketband gespielt haben in kleinerer Besetzung und dort vor allem ihre früheren Stücke preisgegeben haben. Und eigentlich haben die gerade so eine Woche oder Zeit, in denen sie eben nicht nur auf Tour sind, sondern auch noch ein neues Album herausgebracht haben. Jetzt vor wenigen Tagen ist es erschienen, Magnificent Fall, gerade noch passend hier für den Herbst vielleicht. Und auf diesem Album sind zwar einige ältere, schon bekannte Songs mit vertreten, zumindest denjenigen bekannt, die aufmerksam verfolgen, was die Band so macht und gemacht hat in den letzten Jahren. Und es sind aber auch ein paar neue Remixes dabei. Also ich habe schon ein bisschen reingehört und mir hat es sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt einfach mal einen Song auch von dieser neuen Platte, aber mit älteren Songs eben mitgebracht. Und dieser, den ich ausgesucht habe, der heißt Come In. So come in, 'cause you will. So come in, you're already in. Now we know that you won't leave us alone. Face in every town, but still when every door is shut, something else will open up. So come in, 'cause you will. So come in. Come in. So come in,

Irgendwie nett, oder? Dieser kleine Song von Sean Nicholas Savage, Come Back to Me, hieß er, und ist erschienen als Kassette im Jahr 2011. In Kanada ist der besagte Künstler zu Hause, in Edmonton geboren. Eben haben wir ja einen Kommentar zum Thema Altersarmut gehört. Wir bleiben thematisch beim Alter, schauen jetzt aber auf das Thema Freundschaften und Kennenlernen im Alter. Dazu sprach Radio Kurax mit einer Person, die entweder Jolene Retz heißt oder Jolene Retz, das weiß ich nicht so genau. Sie engagiert sich beim One Community Project in Dessau jedenfalls, einem Projekt, das viele Events und Konzerte organisiert. Und bei diesem Integrationsprojekt soll es vor allem darum gehen, dass sich Menschen unterschiedlichen Alters kennenlernen, auch unterschiedlicher Herkunft. Und um Freundschaften zu schließen und aufrechtzuerhalten, braucht es eben genau das. Begegnung ist grundsätzlich nötig und das stellt eben gerade im Alter einige Menschen vor besondere Herausforderungen. Was Freundschaft für Jolene Retz oder Jolene Retz vom One Community Project bedeutet, das hat sie uns im Gespräch erzählt. Also ich denke, Freundschaft ist einfach so ein bedingungsloser Zusammenhalt, den man in der Person findet und der sich im Idealfall auch langfristig hält, dass man eine Person hat, auf die man sich verlassen kann, mit der man gerne Zeit verbringt und einfach eine Beziehung, die sich nicht belastend anfühlt, sondern in schwierigen Situationen hilft und in den schönen die Momente noch schöner macht, als sie sowieso schon sind. Mhm. Wie ist denn dieses Projekt entstanden und was war das Ziel dahinter? Unser großes Ziel ist es schon länger, Brücken zwischen Generationen und Nationen zu bauen. Und das One Community Projekt ist eine Projektreihe mit verschiedenen Teilen, die alle dieses Ziel, Menschen zusammenzubringen, unabhängig von ihrem Alter, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Geschichte. Dieses Ziel verfolgen diese Projektteile. Und wir haben das mehrmals gemacht vor unserem Tanzprojekt schon mit Konzerten. Also wir haben es über Musik haben wir Menschen zusammengebracht. Es gab auch ein Musikvideo und Dokumentationen, die daraus entstanden sind. Und wir können auch stolz sagen, dass wir damit 2019 den Integrationspreis für das Land Sachsen-Anhalt gewonnen haben. Und nach diesen Konzerten kam die Idee zu dem Tanzprojekt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil mein Teampartner Tutipsi, der hat in einem Altenheim hier in unserer Heimatstadt Dessau-Roßlau gearbeitet. Und der hat an einem Tag dann wohl erzählt, als er mit den Senioren und Seniorinnen zusammensaß, dass er bald auf eine Hochzeit muss und er muss jetzt noch lernen, wie man Walzer tanzt. Und die Leute waren ganz erschrocken darüber, dass er keinen Walzer konnte. Und dann sind die trotz Rollator und Gehschwierigkeiten aufgesprungen und haben gesagt, na komm, dann bringe ich dir das jetzt bei. Und kurz danach hat Tutipsi mich angerufen und hat gesagt, ey, da draußen müssen wir was machen. Der Raum war so erhellt in diesem Altenheim und hat sich so mit Leben gefüllt. Wie wäre es denn, wenn wir mit dem Tanzen versuchen, Menschen zusammenzubringen und vor allem diese Tanzstunde, die Menschen früher ja normal in ihrem Leben hatten, die jetzt gar keine Rolle mehr spielt und vor allem in unserer Generation ja auch gar nicht mehr so prominent ist, nochmal wieder aufleben zu lassen für sie. Und außerdem war auch gerade Corona-Zeit und eben viel Einsamkeit und die irgendwie zu überwinden, indem man durch das Tanzen Menschen zusammenbringt. Genau. Und dann habe ich zuerst gesagt, na du spinnst doch, übelst viel Aufwand, das machen wir nicht. Und habe mich dann entschieden, wir versuchen es. Und es ist tatsächlich wunderschön geworden. Ich würde es jedes Mal wieder so machen. Es war klar super viel Arbeit, aber es hat sich alles gelohnt und es war super toll. Ja, wow. Das ist schon mal eine richtig berührende Geschichte. Würdest du sagen, Freundschaften, die vielleicht innerhalb von euren Projekten entstanden sind, haben auch eine Weile gehalten? Also hat es Menschen quasi auch über einen längeren Zeitraum näher zusammengebracht? Ja, also das hoffe ich natürlich. Ich sehe es aber ein bisschen schwierig. Einerseits, weil wir viele internationale junge Menschen dabei haben, die eben hier in Dessau waren, um Deutsch zu lernen und nach ihrer Sprachprüfung dann in andere Städte gezogen sind, um dort zu studieren oder zu arbeiten und sich dadurch das schon sehr verteilt hat. Und man muss auch sagen, viele ältere Menschen aus dem Projekt sind auch schon verstorben mittlerweile. Es ist ja auch schon 3 Jahre her. Mhm. Und ich glaube, dadurch zieht sich das schon alles auseinander. Ich weiß aber von Teilnehmenden, die auch gefragt haben, ob man das noch irgendwie weiterführen kann und so Tanzabende in die Altenheime einbringen kann. Und ich weiß von Tutipsi, der alle paar Monate, obwohl er mittlerweile in Ostdeutschland wohnt, alle paar Monate zurückkommt und ins Altenheim geht und da die Leute besucht und mit ihnen redet und sich freut, sie wiederzusehen, und dass sich das auf jeden Fall gehalten hat. Und was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es im Zeitraum vom Projekt einen riesen Einfluss auf die Menschen hatte. Also wir hatten einen dementen Bewohner dabei, der hat seine junge Tanzpartnerin quasi jede Tanzstunde neu kennengelernt und hatte man gesagt, er hat heute so ein Glück, so eine Tanzpartnerin gefunden zu haben. Und wir hatten nach den Tanzproben eine Ballnacht, eine große Gala, und da hat er sie schon im Raum stehen gesehen und ist auf sie zugegangen und hat gesagt, Mensch, was machst du denn hier? Und hat sie wiedererkannt. Und es hat schon eine Konstante auf jeden Fall in den Leben der Menschen gebildet. Und so eine Bindung ist einfach entstanden, die total schön war und auf die wir super, oder ich bin da super stolz drauf und freue mich da sehr, dass unser Projekt sowas erreichen konnte. Und du hattest ja auch durch das Projekt mehr Kontakt zu älteren Menschen oder auch durch deine eigene Arbeit im Altenheim. Wo findet man denn eigentlich als ältere Person noch neue Freundschaften? Ja, finde ich total schwierig. Ich habe eine Bekannte, die gesagt hat, sie ist mit einer 90-Jährigen befreundet, das ist ihre Nachbarin. Und sie spielen immer zusammen Karten und treffen sich und erzählen und genau, backen zusammen. Und das finde ich ganz besonders, aber da muss man irgendwie auch offen sein, ne, für Gespräche im Treppenhaus und im Flur und da irgendwie die Offenheit mitbringen, um diese Gespräche auch zu machen und dann auch zu sagen, okay, komm, ich komme nicht mal besuchen, wollen wir mal Karten spielen. Und ansonsten, was ich aber finde und was ich auch aus meinem eigenen Ehrenamt gelernt habe, in den Altenheimen werden so viele ehrenamtliche Menschen gesucht. Und es muss ja nichts Großes sein, es reicht eine Stunde pro Woche, die man hingeht und sich einfach unterhält, die man Karten spielt, die man spazieren geht oder die man einfach zusammensitzt, Musik hört, Musik macht, und dass das auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt ist, um Kontakte zu älteren Menschen zu bekommen, ja, und da vielleicht hoffentlich auch Freundschaften zu knüpfen. Zu hören war Jolene oder Jolene Retz vom One Community Project. Das One Community Project hat unter anderem mit dem Integrationsbüro der Stadt Dessau einen Tanzball organisiert, wo Seniorinnen zusammen Tänze eingeübt haben. Zu diesem Projekt gibt es übrigens auch einen Film von Robert Böhnel. Die Dokumentation Noch einmal Walzer tourt gerade durch Deutschland und erzählt die Geschichten von Menschen, die unabhängig von Alter, Herkunft und ihrer Geschichte zusammengebracht werden. Es geht eben darum, den Zusammenhalt zwischen Generationen zu stärken. Und ja, vielleicht hat ja die eine oder andere beim Hören auch ein bisschen Lust bekommen, nicht nur sich mit älteren Menschen auch mal zu unterhalten, eine Offenheit sich zu bewahren, sondern auch ein bisschen das Tanzbein zu schwingen. Und ich habe hier einen Song mitgebracht, bei dem es mir zumindest so geht, dass ich, wenn ich schon nicht aufspringe und mich dazu bewege, dann wenigstens doch mit dem Fuß ein bisschen wippe. Der Song kommt von Miss Kitten und heißt 1982. I just can't get enough. As we were in 82. Es ist genau 8 Uhr am Morgen des 18. November. Es ist Dienstag. Mein Name ist Lena, um mal alle Fakten hier zu klären. Und eine andere Tatsache ist, dass ich nicht nur hier in Halle an der Saale, wo ich mich gerade befinde, zu hören bin, sondern auf unterschiedlichen freien Radios, denn das ist das gemeinsame Morgenmagazin der freien Radios. Und zu hören bin ich zum Beispiel auch bei den freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB+, sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, überhaupt in Sachsen beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auch im Livestream. Nicht nur ich wünsche euch hier einen schönen guten Morgen, sondern auch Acid Pauli und Bonaparte tun das gemeinsam mit ihrem Song Good Morning. Hell and back. They look circles caught in the kettle black. Call a lawyer and the lawyer said, nothing new, just go back to bed. Good morning. Good morning, das wünschen Bonaparte und Acid Pauli, die zusammen vor ein paar wenigen Jahren diesen Track gemacht haben. Eine Single, auf der sich noch eine kleine B-Seite, ein weiterer Song befindet. Es ist kurz nach 8 und ich gebe euch ein paar Veranstaltungshinweise und Termine durch und wir beginnen das Ganze in Leipzig. Ende März 2026 wird dort nämlich in Leipzig die Mycelium-Tagung zu anarchistischen Studien stattfinden. Warum erzähle ich euch schon jetzt davon? Weil vorbereitend darauf schon heute Abend eingeladen wird, nämlich von der autodidaktischen Aktion Leipzig zum offenen inhaltlichen Austausch. Nach einem Input soll diskutiert und Wissen und Erfahrungen sollen zusammengetragen werden. Themen sind unter anderem: Was sind anarchistische Studien und Theorie? Kritik und Potenziale von Unis? Was ist intellektuelle Arbeit? Fachgebiete und Interdisziplinarität? Wissensproduktion und Emanzipation? Heute von 19 bis 21 Uhr beim Verein Autodidaktische Initiative in der Georg-Schwarz-Straße 19 in Leipzig. Und wenn ihr euch für anarchistische Studien interessiert, dann schaut doch mal vorbei auf mycelium-tagung.de. Da könnt ihr dann mehr über diese Tagung erfahren, die im März 2026 stattfinden wird. Wir blicken nach Berlin. Über 40 Jahre lang spionierten britische verdeckte Ermittler Menschen in Großbritannien und in vielen anderen Ländern aus. Die Polizeiabteilung hat dabei mehr als 1000 Gruppen infiltriert. Die meisten davon waren vollkommen legal. Für ihre Spitzelei stahlen die Polizisten die Identitäten verstorbener Kinder. Unter falschen Identitäten begannen sie Beziehungen zu Frauen, hatten sexuelle Beziehungen und sogar Kinder. Sobald sie ihre Ziele erreicht hatten, verschwanden sie aber spurlos. Erst nach der Enttarnung des vor allem auf Klimagruppen angesetzten Polizeispitzels Mark Kennedy im Jahr 2010 gelangte die Wahrheit über die Abteilung langsam ans Licht. Seit 2015 werden die Vorgänge in einer richterlichen Untersuchung aufgeklärt. Wichtige Anhörungen erfolgen im Geheimen. Einige Dutzend Klarnamen und Polizeispione sind aber inzwischen bekannt. Damit beschäftigt sich der Dokumentarfilm The Spies Who Ruined Our Lives, den man heute Abend um 19 Uhr im Mehringhof-Theater gucken kann. Der Film wird in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Eintritt ist frei. Außerdem wird der Co-Produzent des Films Jason Kirkpatrick heute Abend anwesend sein. Wenn ihr im Vorfeld noch mehr über den Film erfahren möchtet, dann schaut doch mal unter thespieswhoruinedourlives.com. Welche Verbindungen hatte der NSU nach Berlin? Wie wurde ein Strausberger Querfront-Nazi Berliner NPD-Vorsitzender? War der Angriff am Ostkreuz der erste dieser Art? Warum sind Neonazis in Berlin gerade so relevant? Und was hat das alles mit der Antifa zu tun? Der Vortrag Nazis in Berlin 1990 bis 2025 wirft einen ausführlichen Blick auf die unterschiedlichsten Entwicklungen der Berliner Neonazi-Szene in den vergangenen 35 Jahren, beschreibt Strategien und Kampagnen und zeigt an ausgewählten Personen, wie Wissensweitergabe in der Szene funktioniert. Es soll darüber hinaus um die Wahlerfolge, Angriffe und auch Morde gehen und das Ganze wird in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet. Heute Abend in der Linie 206 in der Linienstraße 206 in Berlin. Um 18.30 Uhr gibt es da schon Abendessen gegen Spende und um 19 Uhr geht dann der Vortrag los, der übrigens umsonst ist. Wir schauen nach Dresden. Die Initiative Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt lädt heute Abend zum Lesekreis zum Thema häusliche Gewalt ein. Geplant ist, gemeinsam einen Text dazu zu lesen und sich gemeinsam mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Themen, die bearbeitet werden, sind zum Beispiel: Welche Formen von häuslicher Gewalt gibt es? Welche Strategien nutzen Täterinnen? Wie können wir Betroffene von häuslicher Gewalt gut unterstützen? Wie können wir als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen, um häusliche Gewalt zu verhindern? Der Lesekreis häusliche Gewalt heute um 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Hall of Fame in der Dresdner Neustadt. Der Lesekreis wird von Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt organisiert, ein Projekt, das sich gegen häusliche Gewalt und für mehr Zivilcourage im Alltag einsetzt. Stopp hat das Ziel, Nachbarschaften zu stärken und ein Bewusstsein für Partnerschaftsgewalt zu schaffen. Wer Fragen zum Lesekreis oder die Texte schon vorab hat, oder die Texte schon vorab lesen möchte, kann sich per Mail an neustadt@stopp-partnergewalt.org wenden. Und zuletzt schauen wir noch nach Chemnitz. Für die Kulturhauptstadt Chemnitz haben wir euch heute nämlich zwei Konzerte rausgesucht. Im AJZ Talschock beendet die Bostoner Hardcore-Punk-Band Slapshot heute Abend ihre letzte Tour. Also wenn ihr Slapshot noch einmal live sehen wollt, dann ist heute die letzte Möglichkeit dazu. Mit dabei sind The Take und The Promised End. Die Tickets dafür gibt es auf city-tickets.de für 27 Euro. Einlass ist um 19.30 Uhr und los geht's dann um 20 Uhr im AJZ Talschock. Und in der alten Strumpfformerei in Chemnitz gibt's heute Indie-Pop zu hören, nämlich von Thea Klar und Synth-Pop von Lingo Dronte. Hier soll der Einlass 10 bis 20 Euro kosten, je nachdem, wie viel Geld ihr habt und geben wollt und könnt. Und da geht es um 20 Uhr los. So, jetzt ist aber erstmal Zeit, um hier im Morgenmagazin noch ein bisschen Musik zu spielen. Und zwar kommt ein kurzes, schnelles Lied von Crime Watch und das heißt Dreams of Peace. Crime Watch haben wir gehört mit dem Song Dreams of Peace und mit Träumen vom Frieden soll es auch gleich thematisch weitergehen, wenn ich mit Ralf Buchterkirchen zum Gespräch verabredet bin über Wehrdienst, das neue Wehrdienstgesetz und die Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung. Den rufe ich gleich mal an. Vorher hören wir noch ein Stück und das kommt von den Flaming Lips. Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshimi, they don't believe me, but you. Yoshimi, They're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that Yashimi Battles the Pink Robots Part 1 von den Flaming Lips haben wir gehört. Vor wenigen Tagen gab der Verteidigungsminister Boris Pistorius bekannt, dass die Fraktionen von Union und SPD sich auf ein neues Wehrdienstgesetz geeinigt haben. Das heißt, ein neuer Wehrdienst kommt. Damit soll sowohl die aktive Bundeswehrtruppe wie auch die sogenannte Reserveverstärkung bekommen. Konkret bedeutet das für alle Jugendlichen in Deutschland, die im nächsten Jahr 18 werden, also 2008 geboren wurden, dass sie Post bekommen werden. Ein Fragebogen, der ihre Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften prüfen soll. Diesen Fragebogen müssen alle männlichen Jugendlichen ausfüllen. Allen weiblichen Jugendlichen ist die Beantwortung freigestellt. Ab Juli 2027 soll es dann auch mit der Musterung wieder losgehen. Das heißt, sofern es genügend Kapazitäten zur Musterung gibt, werden alle 18-jährigen jungen Männer einer ärztlichen Eignungsprüfung unterzogen. Um über das neue Wehrdienstgesetz ins Gespräch zu kommen, bin ich jetzt mit Ralf Buchterkirchen verbunden. Ralf Buchterkirchen ist Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft und hält derzeit etliche Vorträge und Workshops ab zum Thema Wehrpflicht und Kriegsdienstverweigerung. Guten Morgen und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schönen guten Morgen. Du hast im vergangenen Jahr bei Korax hier im Gespräch schon vorausgesagt oder zumindest für möglich gehalten, dass ein neues Wehrdienstgesetz kommen wird. Und nun ist es da. Was sagst du zunächst zum Gesetz? Entspricht die Ausarbeitung deinen Erwartungen oder bist du von etwas überrascht?

Am 18. November 1983, also vor genau 42 Jahren, hatten sich mehrheitlich Jugendliche in der Stadt versammelt, um schweigend und mit Kerzenlicht gegen Aufrüstung, gegen die Wehrpflicht und für den Frieden zu protestieren. Ein gewaltfreier Protest, der unter der SED-Diktatur völlig unverhältnismäßige Strafen nach sich zog. Im Gespräch ist die Band Lattentat, die Punkband aus der DDR, beziehungsweise ich glaube auch direkt aus Leipzig erwähnt worden. Und deswegen habe ich das hier zum Anlass genommen, mal wieder ein Stück von denen mitzubringen. Die haben nämlich passenderweise zum Thema quasi einen Song gemacht, der heißt Friedensstaat. Es ist kurz nach neun am Morgen des 18. Novembers. Ich bin Lena. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios bei Radio Korax, zum Beispiel auf der 95,9 in Halle an der Saale, bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB+, sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, in Sachsen, beim Rundfunkkombinat in Radio Swupfurt, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 oder auch im Livestream. Es ist Dienstagmorgens, früh um 9 Uhr ungefähr. Und das bedeutet hier für dieses Morgenmagazin, dass wir das Jugendradio Spezial hören. Das läuft hier immer dienstags morgens und beschäftigt sich dieses Mal mit dem Eisdom in Halle, der nämlich Ende Oktober eingeweiht worden ist. In der Halle mit Eisfläche wird Eishockey gespielt. Sie ist Trainingsort der Saale Bulls, dem hallischen Eishockey-Team. Das alte Stadion wurde bei der Flut 2013 nämlich beschädigt und deswegen abgerissen. Dafür wurden 33 Millionen Euro ausgegeben. Die Politik und Fanszene in Halle ist angetan von dem neuen Eisdom. Aber was macht die Faszination von Eishockey eigentlich aus? Fabian hat bei einem Workshop des Jugendradios mitgemacht und erzählt, was am Eishockey so faszinierend ist. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man einfach mal zuhören. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Jugendredaktion Radio Korax. Ich bin Fabian, ich wohne in Halle-Neustadt, bin 13 Jahre alt und wohne hier in Halle. Meine Hobbys sind Eishockey spielen. Ich spiele schon seit 2 Jahren Eishockey. Macht auch Spaß. Bin dazu gekommen, weil mein Opa war früher Torwart und da wollte ich auch spielen. Aber er war auch ein bis zweimal besser Spieler auf der Welt, also Torwart, also in der Liga. Meine Lieblingsmomente sind so zum Beispiel, wenn ich Pucks halte und alle kommen dann zu mir und sagen ja, stark und sowas. Meine Rolle ist eigentlich Torwart, also versuchen die Pucks zu halten und ja. Also es ist nicht wie im Fußball ein Ball, sondern ein schwarzer Puck, sowas. Der Puck hat so eine Form, ein Kreis, ist hochkant, ja, und ist schwarz. Ich erkläre jetzt die Spielregeln so, also wenn ich außerhalb des Strafraums den Puck so bei der Hand nehmen oder so, dann gibt es Penalty und sowas. Also Penalty ist sowas, wenn in der Mitte startet jemand, der Gegner, und es spielen keine, ich bin allein im Tor und ja, die Spieler gucken alle zu und ich muss versuchen, weil der 16. Spieler hat einen Schuss und er muss versuchen, den Puck ins Tor reinzukriegen, aber wenn ich halte, haben die halt kein Tor. Beim Eishockey hat man halt noch Schlittschuhe an und einen Schläger in der Hand und so dicke Ausrüstung und so. Also in einem Team sind 6 Leute, also 5 Spieler und plus ein Torwart. Also insgesamt 12 Spieler. Es gibt keine Punkte, also es gibt ganz normal ein Tor ist ein Tor. Wir haben immer 5 Spiele in den Playoffs. Wenn die Gegner 3 Spiele gewonnen haben und wir nur zum Beispiel 2, dann sind die weiter und wir gehen in Sommerpause. Und Training habe ich 2-mal in der Woche. Ich bin in der U13, also das ist mein Verein. Also da bin ich gerade frisch dazugekommen. Da sind wir Meister geworden. Wir waren also alle auf dem Eis. Die Gegner hatten noch einen Penalty. Und ich habe ihn halt gerne gehalten. Und da kamen dann alle Spieler aufs Eis und haben sich gefreut, dass wir Meister geworden sind und so. Also aufgrund dessen, dass du den gehalten hast, ne? Ja, sonst wären die Gegner Meister. Angst habe ich gar nicht, darf man überhaupt gar nicht vom Eishockey, aber es ist immer aufregend, wenn ich zum Beispiel im Tor bin und die Gegner kommen zu meinem Tor. Da habe ich auch schon immer manchmal so Angst, dass der Puck ins Tor geht und sowas, aber es passiert. Alle stellen sich immer Torwart zu einfach vor, aber Torwart ist eigentlich die schwerste Position im ganzen Spiel, weil Torwart muss viel, also Reflexe und sowas haben, muss schnell reagieren können und die Ausrüstung ist auch 1000-mal schwerer als Spieler. Verletzt habe ich mich schon, also ich hatte mal meinen Polster am Bauch nicht richtig zu und das war nur ein Klettverschluss und ein Puck ist halt dagegen geknallt und ich bin in Ohnmacht gefallen auf Eis und bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Oh Gott. Furchtbar. Ist es nicht, ja. Okay, gut. Und wie ist das mit dem Schlittschuhfahren? Das stelle ich mir auch ganz schön herausfordernd vor. Es ist sehr einfach, wenn man es beim ersten Mal kann. Man muss immer Beine immer so raus und abstoßen. Wie lange stehst du schon auf dem Eis? 2 Jahre schon. Und was ist so dein Ziel? Hast du ein Ziel? Auch so wie mein Opa und andere Torhüter der Welt zu werden. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man einfach mal zuhören. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Jugendredaktion Radio Korax. Fabien haben wir gehört, der hier mal ein bisschen von seiner Erfahrung auf dem Eis berichtet hat. Die Redaktion hat mir hier vorgeschlagen, den Song Eisbär von Grauzone zu spielen und das fand ich passend zum Thema doch eine ganz gute Idee. Ihr eigentlich schon den Fuchsraben, ein seltsames Mischwesen, das in eine gewaltsame Situation gerät. Das ist eine Parabel, die schon vor einiger Zeit entstanden ist, ein kleines Hörspiel vor mehr als 15 Jahren wahrscheinlich. Und doch kann uns vielleicht der Fuchsrabe noch heute ein kleiner Ohrenschmaus sein. Im Zusammenhang mit der Band oder der Gruppe Imbus Inkorrekt ist dieses kleine Stück entstanden und wir hören hinterher gleich mal, was für Musik eigentlich dahinter auch sich versteckt hat. Der Fuchsrabe, eine wahre Begebenheit. Aufgeschrieben von Klamphaus Caver. Es war einmal ein Schreivogel, der legte ein Ei, und aus diesem Ei schlüpfte ein Fuchsrabe, der hatte nur ein Bein.

So eine schöne Musik kommt von Imbus Inkorrekt. Dieser letzte Song vor allem in einem Feature gemeinsam mit Ian Brino entstanden. Prodigy mit Breathe. Diesen Song hat der kleine 10- oder 11- oder 12-jährige Brandon Yates, der in einer kleinen Stadt zwischen Baltimore und Washington D.C. aufwuchs, aufgenommen, sobald er ihn hörte, mit seinem Radiorekorder. Und zwar nicht nur einmal, immer wieder, wenn dieses Lied gespielt wurde, was manchmal leider nur spät in der Nacht gewesen ist und er aber das Glück hatte, trotzdem wach zu sein, hat er die Chance ergriffen und seinen Radiorekorder angeschmissen, um dieses Lied, was ihn bis heute begleitet, aufzuzeichnen. Heute ist Brandon Yates erwachsen, schon groß und Mitglied, sogar Sänger der einer der bekanntesten Hardcore-Punk-Bands der Welt, könnte man sagen. Aus Amerika kommt die Band Turnstile und Turnstile feiern gerade große Erfolge, sind jetzt mehrfach nominiert worden sogar für den Grammy. Wie viel darauf zu geben ist, das ist eine andere Frage. Jedenfalls sind sie gerade auf Tour und ihre Konzerte sind mehr als gut besucht. Trotzdem sind noch ein paar Karten übrig, zum Beispiel für heute Abend in München oder auch für Donnerstagabend in Düsseldorf. Also wer noch kein Ticket hat und Lust hat, diese Band mal live zu erleben, hat noch Gelegenheit dazu. Es soll ein ziemliches Spektakel sein, zumindest wenn man den Videos trauen kann, die es von dieser Band gibt, von den Live-Konzerten. Man muss dazu sagen, dass es ein bisschen schade ist in diesem Sinne, dass die Band so erfolgreich geworden ist, weil die Konzerte zwar immer noch eine krasse Energie ausstrahlen und chaotisch sind, aber eben diesen kleinen oder diesen Charme dieser kleineren Auftritte, wo es wirklich heiß zugeht und chaotisch ist im Publikum, auf der Bühne, es wechselt immer so hin und her, dass das leider passé ist mit der Größe dieser Band mittlerweile. Also zum Beispiel heute Abend im Zenit wird es sicherlich übersichtlicher werden. Es wird wieder einen Graben geben zwischen Bühne und dem Bereich, wo das Publikum steht. Trotzdem haben es aber in den vergangenen Abenden Menschen geschafft, auf die Bühne zu kommen. Mein Eindruck ist leider, dass es eher verbunden ist damit, dass man dann ein Selfie-Video von sich aufnimmt und zeigt, hier, schaut mal, ich habe es auf die Bühne geschafft. Das war eigentlich nicht das, was sich die Hardcore-Subkultur mal gedacht hat beim Bühnenstürmen. Wie dem auch sei, Turnstile, wenn ihr jetzt mal reinhören wollt, ich habe den Song Don't Play mitgebracht von dem nicht ganz aktuellen Album, sondern von dem Album davor, das heißt Glow On. Style mit Don't Play waren das heute Abend zu hören im Zenit in München. Ich freue mich schon. Auf der Suche nach dem ultimativen Beweis dafür, dass die Realität nur eine Illusion ist, taucht der belgische Theatermacher Diederik Peters tief in die Archive der Psychiatrie und Neurologie ein. So steht es im Ankündigungstext vom Schauspiel Leipzig. In seiner neuen Performance untersuchte er die Verbindungen zwischen historischen Persönlichkeiten, persönlichen Erzählungen und psychischen Störungen und verschiebt dabei die Grenzen von Vernunft und Normalität. Es geht um sein Stück Irrsinn, die Show, in dem er die Frage danach stellt, wer eigentlich die Argumentationsmacht über das vermeintlich Normale innehat. Radio Blau traf den Theatermacher Peters in Leipzig und sprach mit ihm auf Englisch. Also für alle Zuhörenden die Info, das kommende Gespräch von 6,5 Minuten ist nun auf Englisch. Zunächst geht's darum, wie Peters selbst sein Werk zusammenfasst. One of the starting points for this piece was my interest in the history of psychiatry, actually. As an artist and as a person, I've always been interested in how we perceive reality and whether the way I perceive reality is different than the way you do it, and to what extent we share the same reality or not. And with all those questions, I quickly came to these delusional syndromes that you have sometimes in psychiatry, where people hallucinate things and so on. And so this is a very extreme version of how reality is perceived. That's how I started working on this subject. And very quickly came questions like, who decides when my perception of reality is considered pathological or sick or problematic, and how does that work? And then very quickly also comes the question, what is normal and what do we consider normal and who decides that? And so I started investigating a little bit the history of psychiatry, and then very quickly came neurodiversity, which is a movement that exists today. Yeah, so that's a bit what the piece is about, what the piece is going to be about. What I mostly like about the idea is to questioning the normal. I'm totally on your side that this should be always be a question. But how to bring that question or the whole issue in a play? Mm-hmm. I have no idea how it could be like, but I know that your partners who working on the play with you together, they say it is on a humoristic way somehow, because it's actually could be also like a sad topic. Absolutely, this is absolutely one of the ideas. It's potentially a heavy topic. There's a lot of weight surrounding it, but I think we try to not make abstraction of that heaviness and that weight, but we try to counterbalance it with some lightness and some humor in everything. All the pieces I make, there's humor is always very important. I think it's nice to get people in and to get people involved, and also to have a good time. So it's important to, even about this topic, to talk in a light and humorful way. And it's also what we do, it's also very visual. There's a lot of images. We work a lot with the set and the light that really create almost, we hope they will look a bit like hallucinations, so that the audience can also hallucinate a little bit with us. So it's very visual, and there is going to be quite some talking in English, although there will be ein Übersetzung in Deutsch that you can read in the program. But so there will be quite some talking, but also very visual and yes, lightness and humor. It's important, and we had some feedbacks also from people who work in psychiatry and so on, that it's so nice and so needed, because very often these topics are only talked about with this certain weight and heaviness, and it's refreshing to talk about them with a little bit of freshness also. I think that the topic is actually an issue for many people in the world, but in comparison to other topics which are actually not so serious, not so many people talk about it. So how important is it for you to bring it also on stage in a theater for maybe like, everybody's invited, but it is also mostly like a typical kind of persons who come to shows like this? Yes, yes, yes. But I think indeed, in general, there's a bit of a taboo around it. We don't easily speak about it. I had a lot of questions about my legitimacy. Do I have the right to speak about these things? Although I never personally had, I was never in a psychiatric hospital, or I was never treated, neither anyone in my family really. Until not so long ago, I also kind of had a mental breakdown, and then all of a sudden it was in my face, like, of course I can speak about this, because this is something that touches us all, that touches everyone, and we just don't speak about it very easily and very often. So even if there's, you're absolutely right, if there's only a select audience that will come and see this show, I hope that it might plant a little seed in the people that are present to start thinking about these topics in a slightly different way. If that already would be an effect of the show, I would already be very happy. Interesting that you mentioned that you also were confronted by yourself with issues like that, because that was also a question I was like asking myself. How was your research work before you, you know, bring such a topic on stage? Mm-hmm. Well, I read a lot, but then I also talked to people, both people working in psychiatry, but also people that were treated in psychiatry. And we also had a couple of residencies, like now we are here in residency in Residence in Schauspiel. And there's also several other places, one other place specifically in France that is a residency for artists, but that is in a psychiatric hospital. And so there's a lot of patients of the hospital that are passing by on a daily basis, and you also work with them and you have conversations with them and so on. And that was also really important to be able to talk with them about and to exchange with them about these topics. Das sagt der belgische Theatermacher Diederik Peters über sein aktuelles Stück Irrsinn, die Show, indem er die Frage danach stellt, wer eigentlich die Argumentationsmacht über das vermeintlich Normale innehat. Das Theaterstück ist heute und am Donnerstag, Freitag und Samstag in der Residenz auf dem Spinnereigelände in Leipzig zu sehen. An allen Tagen finden die Vorstellungen um 20 Uhr statt. Für heute Abend sind nur noch Restkarten an der Abendkasse zu erwerben. Für alle kommenden Termine aber auch normale Karten im Internet auf der Webseite vom Schauspiel Leipzig. Dort findet ihr auch noch mehr Infos zum Stück und zu den Preiskategorien. Where were you?

lädt nämlich heute Abend ein zu einem Lesekreis zum Thema häusliche Gewalt. Plan ist, gemeinsam einen Text dazu zu lesen und sich gemeinsam mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Themen, die bearbeitet werden, sind zum Beispiel, welche Formen von häuslicher Gewalt gibt es, welche Strategien nutzen TäterInnen, wie können wir Betroffene von häuslicher Gewalt gut unterstützen, wie können wir als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen, um häusliche Gewalt zu verhindern. Der Lesekreis Häusliche Gewalt heute um 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Hall of Fame in der Dresdener Neustadt. Der Lesekreis wird von Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt organisiert, ein Projekt, das sich gegen häusliche Gewalt und für mehr Zivilcourage im Alltag einsetzt. Stopp hat das Ziel, Nachbarschaften zu stärken und ein Bewusstsein für Partnerschaftsgewalt zu schaffen. Und zuletzt hören wir hier im Morgenmagazin noch ein bisschen Musik, und zwar kommt die aus Italien von Alessandro Alessandroni. Vielleicht musstet ihr jetzt an Italo-Western denken, an romantische Szenen, und das nicht zu Unrecht, denn Alessandro Alessandroni hat für über 40 Filme die Filmmusik geschrieben, komponiert, ein italienischer Musiker. Und zum Abschluss des Morgenmagazins bleiben wir musikalisch in Italien, beziehungsweise ist es eigentlich nicht ganz richtig, denn der Sänger dieser Band, die ich jetzt zum Schluss spielen möchte, der kommt zwar aus Italien, ist aber mittlerweile in Leipzig zu Hause. Und die Band Theo Weiß, so heißt sie nämlich, hat vor kurzem eine Neuveröffentlichung herausgebracht, und die heißt Morto di Caldo. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Sono morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta con pesto col tonno. Sono fatto, mi mangio quello che voglio. E se manca di sale, mi passa la fame, mi manca di cane, mi manca anche te. sono morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta col pesto, col tonno. Ce l'ho fatto, mi mangio quello che voglio. E se manca di sale mi passa la fame, mi manca il mio cane, mi manca anche te.